Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Dieser typisch süßliche Holzduft, den riecht man auch nach Jahren noch. Das Harz der Zirbe. Die Zirbelkiefer ist ein Baum, der auch mit extremen Bedingungen gut zurechtkommt. Im Hochgebirge, bei Kälte und Trockenheit wächst sie dort, wo sonst kaum mehr Bäume zu finden sind. Die Zirbe gilt als Königin der Berge. Sie kann keimen, wo kaum ein anderer Baum wachsen kann. Sie wagt sich hoch hinaus, trotz Kälte und Frost, Sturm und Gewitter, Trockenheit und Hitze. Oft schlagen Blitze in freistehende Zirben ein und brechen Äste und Kronen ab. Doch diese Einschläge vernarben meist, der Baum wächst unbeirrt weiter. Trotz dieser harten Bedingungen im Hochgebirge kann die Zirbe mehrere hundert Jahre alt werden. Zirbelkiefern, ihr botanischer Name lautet Pinus zembra, gehören zu den Kieferngewächsen. Weltweit gibt es mehr als 100 Kiefernarten. Ursprünglich stammt die Zirbe aus Sibirien. Vor rund 10.000 Jahren ist sie nach der letzten Eiszeit nach Mitteleuropa eingewandert und hat sich im Alpenraum ausgebreitet. Waldbauexperte Sebastian Kienlein von der Technischen Universität München. Es gibt zwei Hauptverbreitungsgebiete von der Zirbe. Einerseits die Alpen mit Karpaten und der Hohen Tatra, mit deutlichem Schwerpunkt aber auf die Alpen. Und dann gibt es noch, das ist mittlerweile eigene Art, die sibirische Zirbe. Die findet sich in dem ganzen sibirischen Raum. Das zieht sich komplett über die asiatische Halbkugel. Der immergrüne Baum hat gleich mehrere Namen. Je nach Region wird er Zirbelkiefer, Zirbe, Zirbel, Arbe oder auch Arve genannt, erklärt der Botaniker Jörg Ewald von der Hochschule Weinstephan-Triesdorf. Die Zirbelkiefer wird eigentlich nur im deutschen und österreichischen Sprachraum so genannt, Zirbel oder Zirbelkiefer. Im schweizerischen Raum, da spricht man von der Arve, also ein ganz anderer Name. Zirbeln heißt irgendwie drehen, zwirbeln. Ist also ein germanisches Wort, das aber sehr weit wohl zurückverfolgt werden kann und dann auch von den romanischen Besiedlern der Alpen als Cembro oder Zembro, das hört sich sehr ähnlich wie Zirbeln an, latinisiert worden ist. Zirben sind die letzten Bäume an der Waldgrenze. In den Ötztaler Alpen stehen sie bis auf 2590 Meter Höhe. Ähnlich hoch finden sich die Pflanzen an der Nordseite des Mittagshorns bei Saas im Schweizer Kanton Wallis. In Bayern gibt es nur noch einige Restbestände. Die höchstgelegenen Standorte liegen bei rund 1850 Metern. Unter 1200 Metern findet man praktisch keine Zirbelkiefer. Und man muss sagen, auch auf 1200 Metern ist es schon fast eine Sensation, wenn man eine Zirbelkiefer findet. So richtige Bestände, Wälder findet man erst ab 1500, 1600 Metern. Und oberhalb 1600 Metern haben wir in Bayern dann an wenigen Stellen im Wettersteingebirge und im Steinernen Meer auf der Reiteralm in Berchtesgaden dann wirklich so eine Art Zirbenwaldgürtel, wo die Zirbelkiefer die Hauptbaumart ist, wo man dann richtige Zirbelkiefernwälder sehen kann. Die sind sehr beeindruckend, sind sehr lohnende Wanderziele auch, weil man dort diese fantastischen, urigen Wälder erleben kann. Auch in Österreich gibt es bekannte Panoramawege durch Zirbenwälder. So führt zum Beispiel in Innsbruck von der Bergstation der Patscherkofelbahn Richtung Osten der Zirbenweg durch einen der größten und ältesten Zirbenbestände Europas. Inzwischen kommen in den Alpen Zirben aber nur noch vereinzelt vor. Ganze Wälder gibt es nur noch selten. Das war früher einmal anders. Zirbelkiefern zeichnen sich in den Alpen und auch in der Hohen Tatra durch eine ausgesprochen reliktische Verbreitung aus. Relikt heißt ein Zeuge für eine einstmals größere Verbreitung. Man erklärt sich dieses Phänomen der Seltenheit von Pflanzenarten damit, dass es früher günstigere Bedingungen gab. Es gab sozusagen mal eine Zeit, in der Zirbelkiefern sich über den ganzen Alpenraum ausbreiten konnten. wahrscheinlich auch geschlossene, durchgehende Populationen bilden konnten. Wissenschaftler gehen also davon aus, dass die Zirbelkiefer zeitweise große Teile des Alpenraums erobert hatte. Und diese Areale sind dann aber durch mehrere Ungunstfaktoren auf solche Relikte zusammengeschrumpft. Das Klima wurde kälter, viele Gipfel waren dann nicht mehr besiedelbar, die Zirbelpopulationen sind zusammengebrochen. Dann kam der Mensch dazu, hat viele Zirbelkiefernwälder gerodet als Almen, hat vielleicht auch hier und da die Zapfen und das Holz übernutzt und hat damit die Zirbelkiefer zum Aussterben gebracht, sodass wir heute eigentlich lauter so isolierte Zirbelkiefernvorkommen haben, Relikte eben. Nicht nur der Mensch stellt eine Gefahr für die Bestände dar. Auch Pilze können die Nadeln der Zirbelkiefer befallen und so ganze Wälder bedrohen, erklärt der Botaniker Jörg Ewald. Zum Beispiel Schneeschimmel, der junge Zirbelkiefern, die im Schnee zusammengedrückt werden, die Nadeln befällt und die Nadeln verklebt. Das kann man an Zirbelkiefern oft beobachten und ist ein Nadelöhr bei der Verjüngung von Zirbelkiefern. Und an den erwachsenen Bäumen sieht man auch oft, dass Nadeln sich verfärben und vor der Zeit abfallen. Man nennt das Schütte. Und solche Schütteerscheinungen, die sieht man bei der Zirbelkiefer relativ oft. Viele Zirbenwälder sind zudem vergreist, obwohl sie auch heute noch reichlich blühen und Samen bilden. Lange Zeit nutzten Bergbauern Zirbenholz auch als Brennholz, heute nicht mehr vorstellbar. Inzwischen sind die Bestände so stark zurückgegangen, dass Zirben in einigen Gebieten unter Schutz stehen. In Bayern zum Beispiel dürfen die Bäume nicht mehr gefällt werden. Dabei ist das Holz der Zirbe sehr beliebt. Es ist weich, deshalb wird es traditionell für Schnitzereien und Drechselobjekte verwendet. Auch Schindeln sind oft aus Zirbenholz gemacht. Im Alpenraum gibt es ganze Zimmer, die mit Zirbenholz vertäfelt sind. Diese Zirbelstuben verbreiten eine gemütliche und urige Atmosphäre. Die Vertäfelungen an den Wänden und an der Decke sind wegen der vielen eingewachsenen rotbraunen Äste sehr dekorativ. Das Holz der Zirbe ist damit eines der wenigen, das durch seine Astmuster an Wert gewinnt. Das Schöne an diesen Zirbelholzräumen, sie riechen auch nach Jahren noch intensiv nach dem Holz. Grund ist das Harz, das süßlich duftet. Ich habe hier so eine geschnitzte kleine Figur. Zirbelkiefernholz lässt sich sehr gut schnitzen, weil es relativ weich ist. Und ich habe das vor vielen Jahren geschnitzt. Es liegt bei mir im Wohnzimmer als Deko und ich rieche daran, noch heute duftet dieses Zirbelkiefernholzfigürchen intensiv nach Harz. Und das ist faszinierend. Man kann dieses Harz auch raus extrahieren als Zirbelkiefernöl. Das ist dann ein ätherisches Öl, was in so kleinen Fläschchen auch verkauft wird. Und dieser Duft ist unglaublich dauerhaft. Gemütlich, urig, gesund. So preist die Möbelindustrie das Holz an. Zirbenholz wird nämlich nachgesagt, dass es positive Wirkungen auf die Gesundheit hat. So werden in Souvenirläden zum Beispiel bunte Kissen mit Zirbenspänen angeboten, die nicht nur intensiv duften, sondern auch für ein gutes Raumklima sorgen sollen. Das Holz des Kieferngewächses sei außerdem gut für einen gesunden Schlaf und senke sogar die Herzfrequenz. Zu diesem Ergebnis kam zumindest eine Studie aus Graz. Allerdings erfüllt die Studie gängige wissenschaftliche Standards nicht. Sie sei aus rein formalen Gründen nicht belastbar, erklärt Michael Risse vom Lehrstuhl für Holzwissenschaft der Technischen Universität München. Formale Gründe heißt, wir haben einerseits eine sehr geringe Teilnehmerzahl, über die wir nichts wissen. Das heißt, wir wissen nicht, was für Teilnehmer es gegeben hat, wie sie ausgewählt wurden. Die Studie wurde nicht in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlicht, das heißt, es ist kein externer Gutachterprozess erfolgt. Die Methoden sind relativ knapp beschrieben, die Daten sind nicht sonderlich transparent dargestellt. Das heißt, es gibt viele rein formale Aspekte, weshalb die Belastbarkeit aus wissenschaftlicher Sicht nicht unbedingt gegeben ist. Nichtsdestotrotz, es gibt weder eine Studie, die Ähnliches beschreibt, für die Zirbelkiefer zumindest nicht, aber es gibt natürlich auch nicht den Gegenbeweis. Das heißt, in Summe muss man sagen, wir wissen es nicht so genau. Tatsächlich gibt es aber verschiedene Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass Holz in Innenräumen sich auf das Wohlbefinden des Menschen auswirkt. Es gibt tatsächlich in diesem Forschungsbereich sehr, sehr viele Studien zu den Auswirkungen von Holz auf den Menschen, auch in entsprechenden Journalen veröffentlicht. Die haben alle letzten Endes das Ergebnis, dass sie positive Auswirkungen auf den Menschen beschreiben. Das kann sein, dass man sich wohler fühlt, einfach wenn man von Holz umgeben ist, dass man ruhiger wird, dass es zum Stressabbau beiträgt, dass man insgesamt das Wohlbefinden einfach größer ist. In einem anderen Bereich gibt es keinen Streit. Zirbenschnaps. Da ist es einfach. Dem einen schmeckt er, dem anderen nicht. Für den Schnaps werden die Zapfen bereits im Sommer geerntet, wenn sie noch weich und rötlich sind, in dünne Scheiben geschnitten und mit Zucker, Korn oder auch Obstler in einem Glas angesetzt. Rund 5 Wochen steht das Glas an einem warmen Platz. Danach wird der Schnaps gefiltert und abgefüllt. In Sibirien nutzen die Menschen aber nicht nur die Zapfen, sondern auch die nahrhaften Nüsse. Diese können roh als Knabbereien gegessen werden. Man kann aber auch ihr Öl gewinnen oder ein Zirbennussmehl herstellen. Es gibt längst nicht mehr so viele Zirben wie früher. Und der Bestand könnte noch kleiner werden. Der Grund? Der Klimawandel. Zumindest in einigen Regionen besteht die Gefahr, dass die Baumart verschwindet, weil andere Bäume aus tieferen Lagen nachdrängen, meint Waldbauexperte Sebastian Kindlein. In den Bayerischen Alpen muss man halt davon ausgehen, dass sie da schon ein bisschen in Bedrängnis kommt. Das sieht man jetzt schon, dass die Fichte in den höheren Lagen wirklich vital ist und die Zirbe kann in den Bayerischen Bergen einfach nicht mehr höher raus. Ob es der Zirbe gelingt, in anderen Regionen die Waldgrenze weiter nach oben zu verschieben, ist unklar. Zumindest in der Vergangenheit, als es in den Alpen deutlich wärmer war, waren Zirben in weitaus höheren Lagen zu finden. Das ergaben Untersuchungen, erzählt Professor Ewald. In Südtirol, wenn man dort in den Hochlagen über der Waldgrenze die Böden genau untersucht, findet man Holzkohle, Holzreste. Und hier findet man Zirbelkiefern, Holzreste bis auf über 2600 Meter. Also in einem Bereich, wo man heute sagen würde, na, da wächst kein Baum, das ist weit über der Waldgrenze. Daraus schließt man, dass es damals schon deutlich wärmer war. Man nennt es das mittelalterliche Klimaoptimum. Inzwischen steigen auch bei uns die Temperaturen wieder. Aber noch ist unklar, ob die Zirbe von dem von Menschen verursachten Klimawandel profitieren wird und ob es ihr gelingt, wieder in höheren Lagen heimisch zu werden. Zumindest im Winter herrschen auf den Gipfeln noch eisige Temperaturen. Zirben sind perfekt an dieses raue Klima angepasst. Sie gelten als frosthärteste Baumart der Alpen und vertragen Temperaturen von mehr als minus 40 Grad. Der Grund? Sie können die Spaltöffnung, über die der Gasaustausch stattfindet, perfekt über die sogenannten Stomata regulieren, so Sebastian Kienlein. Also wenn man es jetzt mit dem Mensch vergleichen könnte, ist der Mund, der auf und zu geht, sieht sogar wirklich so ähnlich aus. Da wird dann der Gasaustausch geregelt. Das heißt, die Photosynthese braucht diesen Gasaustausch. Da wird dann CO2 aufgenommen und Sauerstoff abgegeben. Und da geht auch immer Wasser verloren dabei. Wenn die Spaltöffnungen aufgehen, geht auch immer Feuchtigkeit raus. Der große Trick von diesen trockenheitsresistenten Pflanzen ist, die Spaltöffnungen möglichst effektiv regulieren zu können. Angesichts der kurzen Vegetationszeit in den Bergen ist es nicht verwunderlich, dass Zirben relativ langsam wachsen, oft nur wenige Zentimeter pro Jahr. Es dauert teilweise 50 Jahre, bis Zirben zu blühen beginnen. Dafür werden sie aber sehr alt. In der Literatur geht man von bis zu 1000 Jahre alten Bäumen aus. So soll im Ampasser Kessel unterhalb der Fickerspitze in den Tuxer Alpen eine mehr als 700 Jahre alte Zirbelkiefer stehen. Angeblich der älteste Baum Tirols. Der Botaniker Jörg Ewald. Im Nationalpark Berchtesgaden ist im Rahmen der Forstinventur tatsächlich, glaube ich, ein Baum mit über 500 Jahren angebohrt worden. Das sind enorme Alter und wahrscheinlich gibt es noch ältere, weil man bohrt ja nicht alle an. Sie werden nicht besonders hoch, weil sie eben in diesem kalten Habitat sind. 20, 25 Meter wäre so eine typische Höhe. Sie können dann aber im Lauf der Zeit auch sehr dick werden, bis 1 Meter Brusthöhendurchmesser und sehr knorrige Bäume bilden. Oft verzweigen sich Zirbelkiefernstämme dann in der Höhe und bilden so kandelaberartig mehrere Stämme, was dann den Baumgestalten was sehr knorriges, uriges verleiht. Zu erkennen sind die langsam wachsenden Bäume an ihren 5 bis 11 Zentimeter langen, biegsamen Nadeln. Systematisch gehört die Zirbelkiefer zu einer Gruppe von Kiefern, die weltweit klar abgegrenzt ist. Das sind Kiefern, die 5 Nadeln pro Nadelbüschel haben. Unsere anderen heimischen Kiefern, die Bergkiefer, die Waldkiefer und auch die in Österreich vorkommende Schwarzkiefer, die haben alle 2 Nadeln pro Büschel. Also kann man eigentlich, wenn man einen Zweig hat, sofort die Zirbelkiefer an diesen 5 Nadeln erkennen. Ein weiteres typisches Merkmal sind die kräftigen, bis zu 9 cm langen Zapfen der Zirbelkiefern mit ihren nahrhaften Samen, die, auch wenn sie botanisch keine Nüsse sind, so genannt werden. Diese Samen sind um ein Vielfaches größer und schwerer als bei den normalen Kiefern. Normale Kiefern haben kleine, leichte Samen, die mit einem Flügel versehen sind, damit sie im Wind eine gewisse Distanz zu Boden schrauben können, ausgebreitet werden können. Auf den Wind kann die Zirbelkiefer nicht zählen. Die Samen sind so schwer, dass sie nicht weggeblasen werden können. Aber der Baum bekommt bei der Verbreitung seiner Nüsse Hilfe von Tieren, genauer gesagt von einem Vogel. Der Tannenhäher ernährt sich vor allem von Zirbennüssen, so Waldbauexperte Kienlein. Die Symbiose von Tannenhäher und Zirbe, die ist wirklich sehr eng und es deutet wirklich alles darauf hin, dass es eine Koevolution gegeben hat zwischen diesen beiden Arten. Das heißt, der Tannenhäher ist sehr stark an das Verbreitungsgebiet der Zirbe gebunden und umgekehrt. Die Symbiose geht so weit, dass der Rabenvogel mit dem schwarzbraunen, weiß getüpfelten Gefieder einen besonderen Schnabel für die Samen der Zirbe hat. Der Tannenhäher hat zum Beispiel 2 Kerben im unteren Schnabel, die genau für eine Zirbennuss passen. Das heißt, er kann sich da die Zirbennuss, wenn er sie aus dem Zapfen gehackt hat, einklemmen. Gibt es sogenannte Schnabelrütteln. Er bewegt dann den Schnabel schnell hin und her, schüttelt die Nuss und kann dann sehr gut hören, ob die wirklich gut ist, ob das was hergibt als Nahrungsmittel. Der Vogel kann in seinem Kehlsack, genauer gesagt in seinem Unterzungensack, bis zu 50 der ölhaltigen Zirbennüsse transportieren. Er legt dann Verstecke an und vergräbt pro Depot etwa 3 bis 4 Nüsse als Vorrat für den Winter. Bis zu 100.000 Samen soll der Tannenhäher in einem guten Jahr vergraben. Im Winter braucht der Tannenhäher dann pro Tag rund 100 Nüsse, um zu überleben. Allerdings versteckt der Vogel die Samen nicht irgendwo. Er bevorzugt vielmehr ganz bestimmte Lagen, wie Kuppen und Bergrücken. Man muss sich vorstellen, in diesen hohen Bereichen, in diesem hochsubalpinen Bereich der Alpen, wo die Zirbe wächst, sind sehr hohe Schneelagen. Und der Tannenhäher, der muss ja im Winter, wenn er Nahrung braucht, irgendwie hinkommen. Und es deutet alles darauf hin, dass er auch sich genau die Stellen aussucht, wo er gut hinkommt mit hohen Schneelagen. Er kann sich zwar bis zu 1,30 Meter tief durch den Schnee graben zu seinen Verstecken und findet die er wirklich sehr zielgenau wieder. Er hat auch so ein 3D-Koordinatensystem im Kopf, wo er seine Verstecke hat und gräbt sich auch schräge Tunnel durch den Schnee. Es ist wirklich beeindruckend. Und von diesen Verstecken findet er etwa 80% wieder. Aus den 20% der Samen, die der Vogel nicht mehr findet, entstehen dann neue Zirben, oft an steilen Hängen und Lawinenstrichen. Und weil ganze Generationen von Tannenhähern immer die gleichen Lagen anfliegen, finden sich dort oft Zirbelkiefern in allen möglichen Größen. Von wenige Zentimeter hohen Keimlingen bis zu mächtigen Altzirben. Zirben gehen aber nicht nur mit dem Tannenhäher eine Symbiose ein. Auch ein Pilz mit dem Namen Mykorrhiza spielt für die Versorgung des Baumes eine wichtige Rolle. Dieser bildet Geflechte um die Wurzeln. Also die Feinwurzeln, die werden dann gar nicht so lang und verästelt, wie man es sich eigentlich vorstellen könnte. Das wird dann durch das Pilzmyzel ersetzt und das streicht dann umso weiter aus und verästelt sich ganz fein. Und praktisch alle Mineralstoffe können nur durch diese Pilzhyphen aufgenommen werden. Und bei der Zirbe sind es Ektomykorrhizen. Das ist eine Form der Mykorrhiza, die sich außen um die Wurzel legt. Das sieht dann recht knubbelig verdickt aus. Eher wie eine Grillwurst, die Wurzel. und nicht wie ein feines Haar. Die Assimilate, im Groben der ganze Zucker, der durch die Photosynthese von der Zirbe gewonnen wird, wird im Umkehrschluss auch an die Pilze abgegeben, an diese Mykorrhizen. Also das ist auch ein echtes Geben und Nehmen, eine richtige Symbiose. Zirben treiben ihre kräftigen Wurzeln in den Boden, dringen in Felsspalten ein und umschließen Gesteinsbrocken. Sie wachsen meist auf Granit, Gneis, Schiefer, Sand oder Kalkgestein und bevorzugen versauerte Humusböden. Jörg Ewald. Die Wurzeln von Zirbelkiefern wurzeln wirklich in dicken Humusschichten. Vor allem in den Kalkalpen auf Kalk und Dolomit sind es meistens wirklich Böden, die fast nur aus Humus bestehen. Das ist fast torfartiges Material, was sich über Jahrtausende angehäuft hat unter Latschen und Zwergsträuchern wie den Alpenrosen. Häuft sich dieser Humus an und in diesem Humuskeimbeet kann die Zirbelkiefer dann gut keimen und wachsen und kann dann in diesen felsigen, steilen Habitaten überhaupt genug Boden finden. Und so kommt der Zirbe an der Waldgrenze eine weitere wichtige Rolle zu, nämlich als Schutzwald. Michael Risse vom Lehrstuhl für Holzwissenschaft der Technischen Universität München. Neben der Nutzung des Holzes der Zirbelkiefer spielt die Zirbelkiefer als Baum und in ihren natürlichen Verbreitungsgebieten eine ganz entscheidende Rolle. Denn sie ist als Baumart direkt an der Waldgrenze eine ganz wichtige Baumart, wenn es um den Schutz von Wohngebieten im Tal vor Lawinen oder Steinschlag geht. Und da ist letzten Endes der Erhalt dieser Bestände ganz essentiell. Schutzwald, Holz für die Möbelindustrie, Schnaps und Nüsse aus den Zapfen. Zirbelkiefern werden nicht nur vielseitig verwendet. Sie sind auch schöne und faszinierende Bäume. Knorrig, urig und absolut widerstandsfähig im Hochgebirge. Sie hörten die Zirbelkiefer, ein Baum des Hochgebirges, von Claudia Steiner. Regie hatte Sabine Kienhöfer, gesprochen hat Julia Fischer. Technik Ursula Kierstein, Redaktion Matthias Eggert. Eine Sendung von Radio Wissen.